Ordnungsbilder für Europa. Wie schon in den Kapiteln 2 und 3 dargestellt, war das ursprüngliche Ordnungsbild der EWG der auf Subsidiarität angelegte gemeinsame Markt. Der Abbau aller internen Handelsschranken, die Harmonisierung des Wettbewerbsrechts, einheitliche Zölle nach außen und die Niederlassungsfreiheit im gemeinsamen Wirtschaftsraum sollten die wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren und den Wohlstand für alle stärken. Das wurde ein durchschlagender Erfolg, der sich stufenweise mit der Ausdehnung der Mitgliedschaft auf immer mehr Länder erstreckte. Die dadurch erreichten Wohlstandsgewinne waren für die Altmitglieder der Währungsunion aber schon in den 70er Jahren abgeschlossen. Danach fand eine weitere regionale Annäherung nicht mehr statt. Auch hatte die EU keinen Wachstumsvorsprung mehr. Das war auch theoretisch erklärbar. Nach der Herstellung des gemeinsamen Marktes ergaben sich verbleibende Abweichungen im Wesentlichen aus Unterschieden der Wirtschaftsstruktur, der Arbeitsproduktivität und der Ausschöpfung des Beschäftigungspotenzials. Philipp Bagus analysiert: Die Geschichte der europäischen Integration lässt sich als ein beständiges Ringen zwischen zwei Richtungen lesen, einer liberalen und sozialistischen Vision Europas. Je nach Kräfteverhältnis neigt die Entwicklung mehr in die eine oder in die andere Richtung. Die liberale Seite hält für ein friedliches und blühendes Europa nur eines erforderlich: Freiheit. Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen sollen ungehindert Grenzen überqueren können. Private Eigentumsrechte sind geschützt. Diese Auffassung wurzelt in der englisch-schottischen Aufklärung, die bei richtigen Rahmenbedingungen auf eine spontane Ordnung von unten setzt. Die von Bagus sozialistisch genannte Alternative läuft auf eine zentrale Lenkung zu, die eine Festung Europa aufbaut. Diese Alternative steht in jener rationalistisch-französischen Geistestradition, die Friedrich August von Hayek scientistisch nannte. Wilhelm Röpke meinte dazu in den 50er Jahren: Wenn wir versuchen wollen, Europa zentralistisch zu organisieren, einer planwirtschaftlichen Bürokratie zu unterwerfen und gleichzeitig zu einem mehr oder weniger geschlossenen Block zu schmieden, so ist das nicht weniger als ein Verrat an Europa. Die Ökonomik eines David Hume und eines Adam Smith führte geradewegs zu Friedrich August von Hayek und zur ordoliberalen Freiburger Schule. Dies war auch das Ordnungsbild der deutschen Verhandlungsführer unter Alfred Müller-Armack, als es 1957 um die Herstellung eines gemeinsamen Marktes ging. Die Logik dieses Ordnungsbildes steht quer zu merkantilistischen und staatsinterventionistischen Traditionen, wie sie vor allem Frankreich prägen. Sie steht auch quer zur marxistischen und sozialistischen Tradition. Allerdings ist sie gut vereinbar mit der Marktwirtschaft skandinavischer Prägung. In dieser Tradition argumentiert der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium: Man braucht keinen im Europarecht verankerten Zwang zum Abbau von Defiziten oder Überschüssen in der Leistungsbilanz einzelner Mitgliedstaaten. Die Wurzel des Problems zu finden ist nicht schwer. Wenn der institutionelle Rahmen den Marktkräften auf den Produktmärkten und Arbeitsmärkten genügend Raum lässt, werden die Wirtschaftskraft und insbesondere der Export dieser Mitgliedstaaten die Balance wiederherstellen. Die nötigen Reformen der Produktmärkte, der Arbeitsmärkte und der Kapitalmärkte können durch europäische Richtlinien und Verordnungen begleitet werden. Welche konkreten Schritte für die einzelnen Länder erforderlich sind, lässt sich nicht in einem festen Regelwerk bestimmen. Daher sollen die nötigen strukturellen Reformen auf der Ebene einzelner Mitgliedsländer der EWU dem Prinzip der Subsidiarität entsprechend in nationaler Verantwortung bleiben. Wichtig ist jedoch, über bindende fiskalpolitische Regeln und über die Wirkung von Zinssignalen Anreize dafür zu schaffen, die nötigen Reformen einzuleiten. Das Ausmaß der fiskalischen Umverteilung in der Wirtschaftsgemeinschaft ist bislang noch begrenzt. Es stehen der EU ja nur die Einnahmen aus den verschiedenen Eigenmitteln von insgesamt rund 1% des BIP der EU zur Verfügung. Eine Transferunion ist das sicherlich noch nicht. Gleichwohl ist der Nettobeitrag Deutschlands in absoluten Zahlen gerechnet beträchtlich. Er summiert sich über die letzten 20 Jahre auf rund 170 Milliarden Euro auf. Das entspricht rund 45% der Transfers zu den Nettoempfängern. Gegenwärtig steht noch nicht fest, ob die umfangreichen Bürgschaften, Belastungen und Verpflichtungen, die Deutschland seit Beginn der Schulden- und Zahlungsbilanzkrise des Euroraumes auf sich genommen hat, vergleiche Kapitel 4, der Einstieg in eine Transferunion sein werden. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist seit dem zweiten Griechenland-Paket jedenfalls gewachsen.